Bring du meinen Hausvogt schnell. Muss ihm aufgeben einen Befehl. Mein Haus hat ein gut Ansehen. Das ist wahr. Steht stattlich da, vornehm und reich. Kommt in der Stadt kein anderes gleich. Hab drinnen köstlichen Hausrat die Menge. Viele Truhen, viele Spind. Dazu ein großes Hausgesind. Einen schönen Schatz von gutem Geld. Vor den Toren manch Stück Feld, auch Landsitz. Meierhöhe voll Vieh, von denen ich Zins und Renten ziehe. Das ich mir wahrlich machen mag. So heut wie morgen. Fröhliche Tag. Vogt, bring einen Säckel Geldesstrahl. Den habe ich vergessen, in Gürtel zu tun. Und merk, was ich dir noch anschaffe. Für morgen wird ein Frühmahlgericht. Das muss bereit sein aufs Allerbeste. Der Tisch muss prächtig sein bestellt. Schick her den Koch. Du geh ums Geld. Ein köstlich Frühmahl befehle ich an für morgen. Ja.